Du hast sicher schon gehört, dass wir ein Problem mit den Firmenparkplätzen haben. Es gibt einfach zu wenige und viele Kollegen müssen am Morgen lang nach einem Parkplatz auf der Straße suchen und sind dann zu spät bei der Arbeit. Ja, das habe ich schon gehört. Das ist wirklich ein Problem. Was meinst du, wie könnten wir das lösen? Ich würde vorschlagen, dass die Parkplätze ab jetzt nicht mehr kostenlos sind. Wenn die Mitarbeiter dafür bezahlen müssen, werden weniger Leute dort parken wollen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Kostenpflichtige Parkplätze werden den Ärger bei den Mitarbeitenden sicher noch vergrößern. Was hältst du davon, einen privaten Parkplatz anzumieten? Eine Straße weiter ist einer, den wir vielleicht schon ab sofort bekommen könnten. Ja, das könnten wir versuchen. So hätten wir schnell mehr Parkplätze für alle. Kannst du das übernehmen und mal nachfragen? Das kann ich gern machen. Sehr schön. Gut wäre natürlich auch, wenn einfach weniger Mitarbeiter mit dem Auto zur Arbeit kommen würden. Was hältst du davon, wenn wir in Zukunft allen ein kostenloses Monatsticket anbieten würden? Einverstanden, das ist ein guter Vorschlag. Und diejenigen, die nicht so weit weg wohnen, könnten mit dem Fahrrad kommen. Wir könnten ihnen einen Zuschuss für ein Elektrofahrrad zahlen, falls sie eins kaufen möchten. Stimmt, das würde sicher helfen. Gut. Dann wissen wir jetzt, was zu tun ist.